Sterben, wir sind im Recht. Wir die Ruhe gefahren, zerstört die RF. Stopp den Mammel, Terror, denn wir sind im Recht. Wir brennen die rote Fahne, zerschlagen.